SWR 2 Hörspiel. Worauf auch immer sie warten mochten, jetzt musste es passieren. Und plötzlich fiel mir etwas auf. Bei sich oder an sich hatten alle ohne Ausnahme irgendeine Art von Chronometer. Armbanduhren in der Größe von Kürbissen. Welche aus Gold, welche aus Silber, aus Porzellan und aus Platin, aus bisher noch unbekannten Metallen. Standuhren jeder Form und jeder Größe, nur kleine nicht. Uhren von erstaunlichem Einfallsreichtum, aber auch bizarre Triumphe von schlechtem Geschmack. Die eine zierte einen Kranz bunter Muscheln, eine andere schmiegte sich in einen Miniaturrettungsring. Die eine hätte der weibliche Nabel einer verirrten männlichen Fantasie sein können, der anderen Gehäuse war ein Totenschädel. Ein Alter hielt in seinem Arm höchstsinnig eine richtige Großvateruhr. Der Dorfidiot, unabsichtlich nonkonformistisch, präsentierte stolz eine Sonnenuhr. Plötzlich war die Menge still und da erschien ein winziges Männlein, trat leicht geziert aus der Tür seines Hauses und da begrüßte ihn eine Kakophonie aus Klingen, Glocken, Bimmeln, Kuckucks und Gesang. Merde. Hier ist Magda von Schellenberg. Kenne ich nicht. Den Ton bin ich nicht gewöhnt. Herrgott nochmal, es ist 4 Uhr früh. Aber nicht bei mir. Und bei Ihnen ist wohl der Mittelpunkt des Universums, oder wie? Ich rufe aus New York an. Dann grüßen Sie mir den Broadway. An der Bürotür steht, in ausgeblichenen Goldbuchstaben, Kalman and Kalman. Der eine bin ich, Peter Douglas Kalman. Der andere Kalman hatte vor 2 Jahren den ersten und letzten Herzinfarkt. Er war mein Onkel. Was sonst noch? Ja, gut, ich lebe. Ja, und ich hab's überstanden. Ich weiß noch alles. Das Ende war, ich lag mit dem Gesicht im Matsch von Twickenham. Und nie werde ich den Kerl vergessen, der es getan hat. Dem mache ich noch die Hölle heiß. Nach 4 Uhr morgens, sagen die Experten, kann es nur besser werden. Ich teile diese Meinung nicht. Nach 4 Uhr morgens kommt nur 5, 6, 7, 8 und immer weiter. Die Welt wird heller, aber besser wird sie nicht. 9 Uhr, das Frühstück überstanden. Verbranntes Porridge und verkohlten Toast mit irgendeinem Instant-Dingsbums runtergespült. 9 Uhr und ab geht's ins Büro. Da wartet einer auf mich, so um die 40. Bullig, glatt rasiert wie ein Kinderpopo. In dickem Tweedanzug, wie aus einem 20 Jahre alten Versandkatalog. Schöner Morgen heute, Mr. Kerman. An dem Sie schon so früh zugange sind, Jock. Könnte es später Regen geben. Was gibt's, Jock? Du sagst es ihm besser selbst, habe ich mir gedacht. Ja? Man hat seinen Stolz, wenn Sie wissen, was ich meine. Nein, Jock, ich weiß es nicht. Es geht um meine Frau. Es fehlt dir aber nichts, hoffe ich. Nein, nein, auf wo denn? Es ist nur, wie soll ich sagen, ja, also, es ist eben so, dass sie nicht mehr kommen wird. Hierher? Fast. Ich dachte immer, die Arbeit macht dir Spaß. Oh ja, das stimmt ja auch. Sie dürfen ja nicht böse sein. Ah, das steht nicht zur Debatte. Ich habe seit 2 Jahren keine Arbeit mehr gefunden. Das heißt ja immer, heutzutage ist das nicht mehr so schlimm, aber nach meiner Meinung doch, Mr. Kalman, ist und bleibt eine schlimme Sache. Zumindest verhungert heute keiner mehr. Aber als ich kürzlich geheiratet habe, stand nichts davon geschrieben, dass sie mich mal aushalten müsste. Das wär's dann also, Jack? Ja. Es könnte natürlich jemand finden, dass Sie etwas egoistisch denken in der Sache. Haben wir alles lang und breit besprochen, Kirsti und ich. Dann haben wir wohl auch nichts mehr weiter zu besprechen. Ja, steht mir nicht recht zu, das zu sagen, Mr. Kalman. Sagen Sie es trotzdem, Jock. Kirsti hat gemeint, es, ich meine, Sie wären ganz froh, wenn Sie los sind. Wieso das denn? Sie sagt, dass Sie dann das Gehalt sparen. Hat sie sich das selber ausgedacht? Man hört allgemein, dass Sie in letzter Zeit ziemlich knapp bei Kasse sind. Mehr hatte er nicht zu sagen. Und gleich darauf nahm er leicht täppisch seinen Abschied und stolperte in die morgendliche Straße hinaus, die nach dem Frost der letzten Nacht und frischem Brot von heute roch. Die helle, kalte Sonne schien unparteiisch auf die Schlachter- und Gemüseläden, auf das einzig florierende Pub der Stadt und auf die zugemauerte Tür der ehemaligen Filiale der britischen Leinenbank, von der ein scherzhafter Londoner Freund einmal behauptet hatte, dass man dort am Schalter ein frisch gebügeltes Leinentuch gegen die entsprechende Zahl Leinentaschentücher gewechselt bekäme. Da saß ich und sah zu, wie nichts geschah. Es war so aufregend wie Kuhscheiße beim Trocknen zuzusehen. Keiner rief an, mich zu bitten, in dies war mein Leben aufzutreten. Keiner, der etwas wollte oder mir vielleicht erklärte, warum Kirsty plötzlich das sinkende Schiff verließ und wer ihr gesagt hatte, dass das Schiff sank. Man konnte die Morgenfrische dahinschwinden sehen wie zerlaufendes Make-up. Und die Stille des frühen Tages wurde durchbrochen, immer wieder durchbrochen, wie die schweren Laster die A75 raufdonnerten und versuchten, unterwegs nicht zu viele Leute umzubringen. Und die Bauersfrauen waren in die Stadt zum Einkaufen gekommen und in den Supermärkten quietschten die Einkaufswagen und die Großhändler machten einen Riesenumsatz. Und für mich wurde es Zeit, auf meine Bank zu gehen. Mr. Anderson ist gleich soweit. Was macht er denn? Mr. Anderson... Füttert er seinen Computer mit Zuckerstückchen? Mr. Anderson? Nennen Sie ihn ruhig Piggy. Das tut doch jeder. Nicht jeder arbeitet für ihn. Da könnten Sie sich irren. Sie können jetzt hinein. Mr. Anderson war mein Banker. Und ihm fehlte nichts, wogegen der Tod nicht ein Mittel gewesen wäre. Wir waren gemeinsam zur Schule gegangen und hatten auch sonst manches gemeinsam gehabt. Beispielsweise Alice, wie hieß sie noch, die mit ihm an den Sonntagvormittagen in die Kirche zu gehen pflegte. Und mit mir an den Nachmittagen anderswohin. Nett, dass du dich mal wieder sehen lässt, Peter. Lass doch den Quatsch, Piggy. Musst du immer Piggy zu mir sagen? Wieso nicht? Besonders... Angesichts meines überzogenen Kontos, wolltest du sagen. Besonders vor meinen Angestellten. Hinter deinem Rücken kann ich dabei bleiben. Ich kann dir nicht den Mund verbieten. Kannst du dir selbst den Mund verbieten? Was soll das heißen? Ich hatte vorhin den Besuch von Jock Matheson. Und? Hat mir zu verstehen gegeben, dass ich mehr oder weniger pleite sei. Das entspricht mehr oder weniger der Wahrheit. Ja, aber wo hat er das her? Seine Frau arbeitet doch bei dir. Und das seit fast 10 Jahren. Aber wenn sie nicht total vertrauenswürdig gewesen wäre, hätte die Sache keine 10 Minuten gedauert. Wollen wir uns jetzt deinem Minus zuwenden? Einen Augenblick. Wie du meinst. Kirstys Mann ist seit langem ohne Arbeit. Die Aussichten, dass er noch mal was findet, sind minimal. Er treibt sich häufig auf Viehversteigerungen rum, wie ehemalige Boxer in der Nähe von Trainingslagern. Tut mir leid, ich... Richtig, und mir auch. Dich sieht man auch öfter auf den Viehversteigerungen, Piggy. Wenn ich geschäftlich doch zu tun habe. Ohne, dass sich die Unterhaltungen auf Geschäftliches beschränken würden, nicht wahr? Du weißt doch, dass Bauern das Klatschen lieben. Allerdings. Thema beendet, was mich betrifft, Coleman. Erstens habe ich keine Zeit dafür und zweitens bist du ja offenbar entschlossen, es mir in die Schuhe zu schieben, dass du im Gerede bist. Und damit tue ich dir Unrecht? Also was gedenkst du zu tun, um aus deinem Minus herauszukommen? Er war ein smarter Zeitgenosse. So smart, wie Widerlinge sein können. Und als wir eine halbe Stunde später frostig auseinandergingen, kassierte er mein Scheckbuch und meine Kreditkarten. Behalten durfte ich die Missachtung seiner Person und die Überzeugung, das bessere Geschäft gemacht zu haben. Schwacher Trost ist besser als gar keiner. Der Klang von Piggys Tür, als sie hinter mir ins Schloss fiel, war wie der Klang von einem Klumpen Erde auf meinem Sarg, wenn so ein unzeitgemäßer Vergleich mal erlaubt ist. Vielleicht wollte mir dieses schlichte, endgültige Geräusch was Wichtiges mitteilen. Vielleicht wollte es mir sagen, dass die Zukunft den Piggys und ihresgleichen gehörte, Leuten, die nie wirklich Menschen geworden waren und die deshalb eine Welt nur wenig kümmerte, in der menschliche Wesen zunehmend überflüssig wurden. Auf der Hauptstraße wimmelte es jetzt von Menschen und aus den Geschäften stiegen die Düfte der jeweiligen Zunft auf. Warm und nach Hefe roch es aus der Bäckerei, nach Kreuzesnägeln bei den Eisenwaren. Der Blumenladen hielt den Duft des nächsten Frühlings in der Schwebe. Und aus dem Buchgeschäft der Kirche Schottlands kam säuerlich und fade der Geruch nach Frömmigkeit. Und über allem, gelb und glänzend, kalt wie die Sonne im November, lag der Gestank nach Geld. Nur über meiner kleinen Insel von fast totaler Pleite lag er nicht. Und so ging ich in mein Büro zurück und drehte Däumchen. Da trat ganz unerwartet ein Besucher bei mir ein. Darf ich hereinkommen? Aber bitte. Dein Mädchen scheint nicht da zu sein. Tut mir leid, Mr. Hansford. Können wir uns einen Moment unterhalten? Mit Vergnügen. Hat sich nichts geändert hier. Das spricht für dich, Peter. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Ach, keine Rede. Mach ja meine schlimmsten Feinde nicht, dass sie mir vorwerfen, ich hätte Humor. Was kann ich für Sie tun? Das ist 23 Jahre her. Jawohl. Dass ich zuletzt in dem Büro gesessen habe. Und alles beim Alten. Abgesehen von einem gelegentlichen kleinen Anstrich hatte ich auch nicht ja, vorher. Ja, habe ich was übrig für. Zeugt von Respekt für deinen Onkel. Dass du auf diesen modernen Unfug verzichtest. Mr. Hansford. Ja, jetzt sag mir nur, du hättest keine Zeit. Irrtum. Na, Gott sei Dank. Das hätte ich dir nämlich nur schwer verziehen. Pfeifen ja die Spatzen von den Dächern. Verstehst du, dass die Firma Kalman & Kalman mehr schlecht als recht im Geschäft ist? Und das schon längere Zeit. Wir schlagen uns so durch. Mann, das hätte dein Onkel auch sagen können. Und ist er schlecht? Leg mir nur nichts in den Mund. Ich hab den größten Respekt für deinen Onkel gehabt. Er hat mehr von Pferden verstanden als alle anderen. Nur nicht, wenn es ans Wetten ging. Hast du gesagt, Peter. Nicht ich. Ansonsten ganz deiner Meinung. Ich kenne eine ganze Reihe von gut betuchten Männern. Die gingen nicht mehr zu deinem Onkel, weil der immer gerade in Lanark bei den Rennen war, wenn sie seinen Rat gebraucht hätten. Er fand wahrscheinlich, sie sollten ihren Dreck alleine machen. Ja, solche Scherze können sich Anwälte nicht erlauben. Täusche ich mich oder hing da nicht ein Bild überm Kamin? Das hängt inzwischen bei mir zu Hause. Da haben wohl die Kerle von der Versicherung drauf bestanden. Nein, ich mag es nur einfach. Ja, es hat mir immer sehr gefallen. Wenn es dir je in den Sinn kommt... Lass ich sie's wissen und dann können sie mir immer noch Nein sagen. Also Nein sage ich bestimmt nicht. Das kann ich dir schon jetzt versprechen. Recht hatte er. Es ist sehr schwierig abzulehnen, was niemals angeboten wird. Das schien ihm auch zu dämmern, denn seine 80 Jahre alten Augen sahen plötzlich seltsam leer aus. Und er gab ein undefinierbares Grunzen von sich, bevor er schlurfend abzog, als wolle er seine Spuren verwischen, falls jemand ihm gefolgt sein könnte. Bei jedem anderen wäre es einem wie Verfolgungswahn vorgekommen. Beim alten Hansford war es nichts als die Erfahrung, die das Leben ihm über Menschen mitgeteilt hatte. Das Leben und das Gesetz. Er hinterließ wie verschimmeltes Laub den trockenen Geruch von Alter. Und ich saß da und dachte nach. Die Nachricht schien sich wie ein Lauffeuer auszubreiten, dass Kalman und Kalman finanziell am Ende waren. Die Nachricht machte die Runde und die Aasgeier versammelten sich. Sie waren noch immer dabei, als mit einem Mal das Telefon klingelte. Peter Kalman? Warum denn so brüsk? Das kann nur Jenny Oliver sein. Und wie merkt das einer so schnell? Wer außer dir spricht schon brüsk so französisch aus? Brigitte Bardot. Ausgeschlossen. Warum? Der habe ich gerichtlich untersagen lassen, mich während der Geschäftsstunden anzurufen. Während ihrer oder deiner? Sie hat mit einer einstweiligen Verfügung auf Unterlassung gekontert. Merde alors. Was willst du denn von mir? Meine Gesellschaft oder meinen professionellen Rat? Möglicherweise beides. Wer wird da Nein sagen? Näheres, wenn ich dich abhole. Was wann der Fall sein wird? In circa einer Stunde. Ciao. Ciao. Alle liebten Jenny Oliver. Aber Jenny Oliver liebte niemanden. Oder genauer gesagt, Jenny liebte jeden. Und wer die Menschheit als Ganzes liebt, dem erscheint die Beschränkung auf ein einzelnes menschliches Wesen seltsam kleinlich zu sein. Ansonsten liebte Jenny Auseinandersetzungen. Und das ist schließlich auch was. Pünktlich auf die Sekunde, eine Stunde später, war sie zur Stelle. Tja, wie sagte der arbeitslose Bischof zum Papst? Lang nicht gesehen. Stammt das von dir? Großer Gott, ist es so schlecht. Ja. Wohin soll's gehen? In Spencer Watson Memorial Krankenhaus, um nach einem Freund zu sehen. Den ich kenne? Glaube nicht. Ein Verwandter, ein Liebhaber oder nur der übliche arme Hund? Der übliche arme Hund. So arm auch wieder nicht. Wieso? Das Spencer Watson ist ein Privatkrankenhaus. Und? Die messen da weniger deinen Blutdruck als dein Bankkonto. Kaum der richtige Platz für Tim. Ja, zum Teufel, wer ist denn Tim? Das erzähle ich dir unterwegs. Das Spencer Watson Memorial Krankenhaus lag 8 Meilen außerhalb der Stadt. 8 Meilen durch die schönste Landschaft, die man sich vorstellen kann. Die Architekten hatten sich etwas Modisches ausgedacht und in der skandinavischen Art. Ein weniger bekannter Angehöriger des Königshauses hatte den Grundstein gelegt. Von ansehnlichem Umfang waren beide gewesen. Das Personal des Krankenhauses genoss den Ruf, das höchstbezahlte in ganz Europa zu sein, was keineswegs heißt, dass sie dich am Leben halten konnten, wenn der alte Demokrat tot beschlossen hatte, dass du dran warst. Und Tim? Hä? Du wolltest mir von ihm erzählen. War ja richtig. Also Tim ist ein Einsiedler. Einsiedler, aha. Und was sonst noch? Außerdem ist er aus Wales. Und woran merkt man das? Weil er praktisch von Algen lebt. Ich sehe schon, dass ich dich als Belastungszeugen werde einstufen müssen. Und wo lebt er praktisch von Algen? In der Dungrennan Bay. Ach, der Tim ist das. Er haust in einer Höhle. Über den haben Sie doch vor einem Jahr so was groß im örtlichen Käseblatt berichtet, wenn ich mich recht erinnere. Er war stinkwütend darüber. Verständlich. Sich als Einsiedler auf der Titelseite wiederzufinden, ist ja auch paradox. Also, aus Wales, Einsiedler. Und sonst? Er ist um die 60, mittelgroß, keine sichtbaren Verletzungen. Ein giftiger alter Kerl. Wovon lebt er? Hauptsächlich von der Luft. Kennst du ihn gut? Naja, mittel. Und was hat er vorher getrieben? Darüber schweigt er sich hartnäckig aus. Aber wenn du dir irgendetwas Romantisches einbildest, dass er in Wirklichkeit Jack the Ripper ist oder so, das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Aber wie es ihn in Spencer Watson verschlagen haben kann, ist ja auch unklar. Total. Weißt du denn mit Sicherheit, dass er dort ist? Ja, durch eine Nachricht von ihm. Auf ihrem hauseigenen, geschmackvollen und teuren Briefpapier. Und enthielt die irgendetwas Beunruhigendes? Inhaltlich nicht. Aber? Tim kann weder lesen noch schreiben, er ist völliger Analphabet. Das Spencer Watson Memorial Krankenhaus lag links der Straße in einer attraktiven Landschaft, die ihr eigenes privates Klima zu haben schien. Hier herrschte immer Sonnenschein und die Blumen blühten wahrscheinlich auch außerhalb der Saison und lichen letzten Endes immer Orchideen. Wir kamen durch ein Tor, das aussah wie aus purem Gold, was kaum der Fall sein konnte. Die Auffahrt zum Hauptgebäude war umstanden von Büschen, deren Blütenpracht zur Schau trug, welch guten Ruf das Anwesen bei der Bank genoss. Die Dame am Empfang, Naomi Kelvin hieß sie, wie ein Schild verriet, war wie ein fleischgewordener Männertraum. Sie schien mehr Zähne im Mund zu haben, als irgendeinem Zweck außer aphrodisischen dienen konnte. Und ihr Lächeln machte begreiflich, zu welchem Zweck die Sonnenbrille erfunden worden war. Was wünschen Sie? Wir möchten einem Ihrer Patienten guten Tag sagen. Der Name bitte. Meinen oder seinen? Seinen. Tim Leighton. Und wer ist sein betreuender Arzt? Weißt du das, Jenny? Nein. Aber lass sie doch nachgucken. Sie wird sich schon keine Verzierung abbrechen. Würden Sie und die gnädige Frau dann bitte in einem der Wartezimmer Platz nehmen? Danke. Zwei Gin Tonics, während wir warten. Jenny, ich bitte dich. Wir gingen ins Wartezimmer. David Hockneys hingen da. An elfenbeinfarbenen Wänden. Und nicht etwa Drucke, sondern alle im Original. Der Teppich schien die Darstellung einer Bluttransfusion zu sein. Einer blaublütigen allerdings. Auf niedrigen Tischen lagen Magazine ausgebreitet. Die waren auf teurem Glanzpapier gedruckt. Das sah so kostspielig aus, als könne es als Zahlungsmittel Verwendung finden. All das unterstrich den Eindruck einer hygienisch einwandfreien Welt, in der nicht gerülpst wurde, nicht geschwitzt wurde und keine Winde gelassen wurden, die aber bei Jenny offenbar den Wunsch hervorrief, das alles gleich auf einmal zu tun. Mann, oh Mann. Sie tut nur ihre Pflicht. Die Ausrede des 20. Jahrhunderts. Trotzdem. Ich werde dir mal was sagen, was mit ihr los ist. Sie ist eine verhinderte Miss World. Wozu und jetzt sich die Mühe machen, Vorurteile zu verstecken? Und jetzt versucht sie... Psst. Ich bedauere sehr, aber es ist mir ein Irrtum unterlaufen. Und ich hätte gedacht, an einem Ort wie diesem sind Irrtümer strikt verboten. Wir sind auch nur Menschen. Was Sie nicht sagen. Was für ein Irrtum, wenn ich fragen darf. Ich habe festgestellt, dass wir keinen Patienten namens Leighton haben. Sie hat gelogen. Hm? Miss Herpes 1984. Ich sage, sie hat gelogen. Warum das? Weil es ihr jemand nahegelegt hat. Ach, Jenny, komm. Ein ganz durchtriebenes Luder ist das. Daran hast du ja wenig Zweifel gelassen. Aufgefallen ist dir nichts? Ich meine, abgesehen von ihren Titten. Mir ist aufgefallen, dass mir deine lieber sind. Sei bitte ernsthaft. Es ist mir aufgefallen, dass du nichts von dem Brief deines analphabetischen Freundes gesagt hast. Gut beobachtet. Darf ich erfahren, warum nicht? Weil der Schreiber des Briefes sich möglicherweise tatsächlich in dem Krankenhaus befindet. Und weil das, wenn, in Kürze eine größere Rolle spielen könnte. Ich kann mir über eines nicht recht schlüssig werden. Nämlich darüber, ob es eine gute Sache wäre, wenn ganz bestimmte Tage, bedeutungsvolle, schicksalshafte oder Unglückstage, sich auf geheimnisvolle Weise ankündigen würden, sei es durch kursiven Druck oder durch einen Farbcode. Rot für Tage des Zorns, gelb für Tage der Abrechnung, grün für die der Liebe und Hoffnung, weiß für die bloß alltäglichen Tage und schwarz für den Tag am Ende aller Tage. Angenommen, wir hätten ein solches System zur Verfügung, würde dadurch das Drama des menschlichen Lebens bedeutungslos werden oder schlicht unerträglich? Die Frage ist inzwischen akademisch geworden und war es wahrscheinlich damals sicher auch schon. Ich steuerte den Wagen in eine Parkbucht und hielt neben einem Müllcontainer aus Beton. Der quoll über von Picknickabfällen, leeren Cola-Dosen, kaputten Thermosflaschen, Plastiktüten, Orangenschalen und zerfletterten Zeitschriften. Da saß ich nun also und schaute über die Landschaft. Und ein Brachvogel ließ einen unendlich traurigen Ruf ertönen. Warum hältst du? Weil ich mit dir reden möchte. Worüber? Über das Ende der Welt. Ein bisschen früh, oder? Je nachdem, wessen Welt gemeint ist. Und wessen Welt ist gemeint? Unsere. Hatten wir denn eine? Ja. Und wir könnten wieder eine haben. Willst du da wieder anfangen, wo wir aufgehört haben? So hätte ich das nicht ausgedrückt, aber... Mit Bett und allem. Herrgott, noch mal, zwing mich doch nicht zu reden wie Hemingway. Sorry. Du musst doch gesehen haben, was danach los war mit mir. Wäre das der Tag gewesen, an dem die Welt endete? Ja. Scheiß Welt. Scheiß Kerl. Ich. Das habe ich nicht gesagt. War auch nicht nötig. Zu dem Schluss bin ich ganz von selbst gekommen. Gratuliere. Mehr fällt dir dazu nicht ein. Selbstmitleid kann ich nicht leiden. Es gibt eine Art von Direktheit, von Aufrichtigkeit meinetwegen, die mir ein Gefühl des Unbehagens verursacht. In manchen Fällen scheint es mir versteckte Grausamkeit zu sein. In anderen ein Rückfall in die entwaffnende Unschuld der Kindheitstage. Und dann wieder gab es Fälle, in denen diese Aufrichtigkeit in meinen Augen von der Kindheit nur allzu weit entfernt war. Etwas ganz anderes nämlich geworden war. Eine höchst erwachsene Selbstgefälligkeit, die den Anspruch hatte, das Monopol der Wahrheit zu besitzen. Zu meiner Erkenntnis war ich auf durchaus unangenehme Weise gekommen. Durch die Demütigung der Hilflosigkeit, durch Anfälle von Verzweiflung und fruchtlosem Zorn. Es war keine große Wahrheit, auch keine tiefe oder allgemeingültige, vielleicht nicht einmal eine sehr wichtige, außer dass es die einzige Wahrheit war, die ich hatte und zu der ich schmerzgeplagt in einem Krankenhausbett gefunden hatte. Wir fuhren den Rest des Weges schweigend zurück und trennten uns so fremd, wie wir uns plötzlich geworden waren. Ich stieg die Treppe zu meinem Büro hinauf, saß eine geschlagene Stunde da und ließ die ganze Witzlosigkeit meines gegenwärtigen Lebens an mir vorüberziehen. Dann klingelte plötzlich das Telefon und meine innere Stimme sagte mir sofort, da müsse sich einer verwählt haben. Aber meine innere Stimme hatte sich geirrt. Ist das 06444219? Ist es? Können Sie Gälisch? Haben Sie sich nicht verwählt? Legen Sie auf und schalten Sie auf Anrufbeantworter. Ich tat wie geheißen, lehnte mich zurück und dachte über die Stimme nach. Eine weibliche Stimme, ohne Zweifel. Aber davon abgesehen, wer und warum, von wo und wozu und wie die Fragewörter alle heißen. Ich ließ sie alle in einer Reihe vor mir aufmarschieren und eine halbe Stunde warten. Dann hörte ich das Band ab, um zu wissen, um was es sich drehte, nur um festzustellen, dass ich Gälisch nicht konnte. Ich spielte mir das Band immer wieder vor, als könnte ich sein Geheimnis durch bloße Wiederholung brechen. Dann machte ich, was ich als erstes hätte tun sollen, und rief Donald McLeod an. Er war einer der drei Zeitungshändler am Ort, wählte die schottische Nationalpartei und konnte Gälisch. Ein paar Minuten nach dem Anruf stand er in meinem Büro, hörte die Botschaft ein paar Mal ab und sah mich mit einem misstrauischen Blick an. Worauf hast du dich denn da eingelassen? Könntest du das bitte übersetzen? Wer ist denn das Vögelchen? Du sollst es nur übersetzen. Man hat sie angelogen, was den alten Mann betrifft. Ich mache mir Sorgen um ihn. Ich brauche ihren Rat. Ich werde mir heute Abend Local Hero ansehen. Worum handelt es sich hier bitte? Um einen Reklametrick für einen Film. Das kleine Kino machte um 6 auf und um 6 war ich auch da. Ich parkte dem trübseligen Eingang gegenüber und fühlte mich wie eine Mischung aus Privatdetektiv und Jüngling beim ersten Rendezvous. Ob sie kommen würde? Wer sie wohl war? Warum machte sie sich Sorgen um den alten Mann? Wer war sie? Ob sie wohl kommen würde? 2 Stunden zogen sich so hin und langsam machte sich in mir, wie bei einem Jüngling, ein Gefühl breit aus Beleidigtsein und Wut und Frustration, als jemand an mein Wagenfenster klopfte. Ein wohlgenährtes Gesicht sah herein, als ich das Fenster runterkurbelte. Wässrig blaue Augen in der Farbe von ausgewaschenem Drillig. Ein schlaffer Mund wie ein altes leeres Portemonnaie. Constable Archie Douglas war es. Ein Polizist vom örtlichen Revier. Warten Sie auf jemand, Mr. Kerman? Stehe ich im Parkverbot? Auf eine Lady zufällig namens Morrick Nicholson? Möglich. Die finden Sie im Spencer Watson Memorial Hospital. Und was macht sie da? Sie ist in der Leichenhalle und wartet darauf, begraben zu werden. Ein Schock ist eine Art von Blitz im Hirn und unvorhersehbar wie jener. Mir schoss, als ich von Schwester Nicholson hörte, ein alter Cole Porter-Song durch den Kopf. Er hieß Miss Otis bedauert. Er kreiste wie wild in meinem Kopf, genauer gesagt Fetzen davon. Zum Teil passend, zum Teil völlig absurd. Und die ganze Zeit schwebte das bullige Gesicht von Constable Archie Douglas draußen in der Dunkelheit wie der Kopf eines Stiers über einer schwarzen Hecke. Ist Ihnen nicht gut, Mr. Kerman? Was ist hier denn passiert? Vom Wagen überfahren worden. Der Betreffende hat Fahrerflucht begangen. Wann war das? Das ist noch nicht ganz raus. Kann ich Ihnen irgendwie nützlich sein? Glaube ich nicht, Mr. Kerman. Also, gute Nacht. Nacht, Mr. Kerman. Das Haus hieß Piskor nach dem Hügel, von dem aus Moses das gelobte Land erblickte. Doch welches gelobte Land mein Urgroßvater im Sinn hatte, als er es mit seinen eigenen Händen und aus den hier am Ort vorhandenen Steinen baute, hat er nie verraten. Ich hätte es längst abstoßen sollen und mir dafür ein schmuckes kleines Heim kaufen, mit Zentralheizung und all dem eingebauten Computerkram. Die meisten meiner alten Bekannten hatten das längst getan, wenn sie die Computer auch Ehefrauen nannten. Das Haus war kalt und roch nach feuchtem Muff, antiken Mäusen und nach Sachen, die auf Speichern modern. Generationen toten Spielzeugs, Möbeln voll unheilbarer Wunden, Zeitschriften in wohlverschnürten Stapeln, alten verschossenen Vorhängen. Ich hatte plötzlich das ganze Haus satt, mit allem, was drin war, mich eingeschlossen. Aber dass ich eingeschlafen war, merkte ich erst, als mich die Haustürklingel weckte. Entschuldige, dass ich noch so spät aufkreuze, Peter. Ach, wie viel Uhr ist es denn? Nach 12. Komm rein, komm rein. Ich habe gesehen, dass du noch Licht hast. Ich bin auf dem Sofa eingeschlafen. Das ist ja der tiefere Zweck von Sofas. Er hieß Dunsmore, Jesaja Dunsmore. Und mit einem solchen Vornamen und mit Eltern, die einem Kind einen solchen Vornamen geben, können sie sich seine Schulzeit ausmalen. Sein Vater wechselte zwischen Zeiten alttestamentarischen Predigertums und Zeiten von ansehnlichem Alkoholkonsum. Aber Jesaja selbst war aus all dem unversehrt hervorgegangen. Ein Mann voller Integrität, ohne falschen Respekt vor Personen, von wild entschlossener Unabhängigkeit und ehrlich bis in die Knochen. Was für jeden Zyniker eine ausreichende Erklärung sein dürfte, warum er bei der Polizei immer noch Sergeant war. Ich führte ihn in das Wohnzimmer und er stand da und sah sich um, als gelte es, Inventur zu machen. Hat sich nichts geändert hier in 25 Jahren? Der alte Hensworth hat so ziemlich das Gleiche vom Büro gesagt. Er nahm es als Zeichen der Verehrung für meinen Onkel. Könnte natürlich auch ein Zeichen sein, dass du beides bis hier oben hast. Das dürfte der Wahrheit näher kommen. Ich möchte dich was fragen. Nur zu? Was war denn der Grund, da im Wagen vor dem Kino zu sitzen? Hat dir das Archie Douglas nicht gesagt? Ich möchte es von dir hören. Ich habe auf ein Mädchen gewartet. Schwester Nicholson? Das weiß ich nicht. Ach, komm, bitte. Das ist die Wahrheit. Ach. Das kann ich so nicht akzeptieren. Verstehe ich. Ja, nun raus damit. Also schön, es war Folgendes. Ich habe von einer mysteriösen Person weiblichen Geschlechts eine mysteriöse Nachricht erhalten. Auf meinem Anrufbeantworter. Ich hatte ihren Namen nicht genannt, nur gesagt, sie brauche meinen Rat. Und dass sie abends zum Kino kommen werde. Und aus Neugier bist du hingegangen? Oder weil ich mir einen Auftrag erhoffte. Ach, da steckt doch mehr dahinter. Möglich. Komm morgen Vormittag zu mir ins Büro, dann spiele ich dir das Band vor. Gut, mache ich. Wie wär's denn jetzt mit einem kleinen... Ich habe noch zu tun. Gute Nacht. Gute Nacht. Übrigens... Ja? Hast du gewusst, dass Schwester Nicholson schwanger war? Das hatte ich nicht gewusst. Aber das Wissen um ihren Zustand verhalf auch nicht zu einem besseren Schlaf. Trotzdem ging die Nacht irgendwie vorüber und ließ den Morgen langsam dämmern, und gegen 10:30 erklärte ich mich fit genug, um die Treppen zu meinem Büro hinaufzusteigen. Jesaja Dunsmore war bereits anwesend, abschreckend fit und munter und alles sonst, was ich nicht war und mich auch nicht erinnern konnte, je gewesen zu sein. Guten Morgen, Peter. Streich den Guten. Du brauchst einen Kaffee. Der Kocher ist kaputt. Den habe ich repariert. Und die Kaffeebüchse ist leer. Ich habe neuen besorgt. Keine weiteren Einwände, Mylord. Wie viel Zucker? 2. Übrigens hat eine Lady angerufen. Bitte nicht noch eine. Eine gewisse Magda von Schellenberg. Hab's aufgeschrieben. Warum stelle ich dich nicht ein? Weil du mich nicht bezahlen kannst. Ich kann dir nicht mal deine Auslagen für den Kaffee erstatten. Auslagen erstatten? Du redest ja wie ein Anwalt. Apropos, bist du denn wirklich so lausig dran, wie man allgemein hört? Hört man das? Ein leises, aber hartnäckiges Gerücht. 2 Stück Zucker, hast du gesagt. Ja. Was wollte Magda von Schellenberg? Du wirst es nicht glauben. Sag's mir trotzdem. Sie wollte wissen, ob sie mit ihrem Hubschrauber auf dem Marktplatz landen kann. Mach keine Witze. Irgendwie käme ich dazu. Und du hast ihr gesagt, dass der ja speziell für Luftlandeunternehmen angelegt wurde, was? Ich habe ihr gesagt, dass ich nicht befugt sei, ihrem Ersuchen stattzugeben, woraufhin sie ziemlich großspurig meinte, dann wolle sie jemand sprechen, der es sei, woraufhin ich ihr die Privatnummer des Bürgermeisters gab. Ganz schön gemein. Ja, sie hat sich wirklich reichlich großkotzig angehört. Ist sie es auch? Kennen sie nicht, hab sie nie gesehen. Peter, wie viele unsichtbare Frauen gibt's noch in deinem Leben? Wie soll ich das sagen, wenn sie unsichtbar sind? Das ist ja ganz schön verrücktes Zeug da auf deinem Band. Hast du es denn verstanden? Ich habe einen Freund in Glasgow, der herrscht über 200 Computer, nennt sie alle Jimmy. Was hat denn das mit der Telefonnachricht zu tun? Er kommt aus Bembecula. Spricht Gälisch, mit anderen Worten. Ja. Ich habe mir Donald McLeod fürs Dolmetschen geholt. Und das war möglicherweise alles andere als ein Geniestreich. Mit dieser kryptischen Bemerkung verließ er mich und ich ging meine Post durch, unter der absolut nichts Aufregendes war. Und das war alles, was ich von der Post derzeit verlangte. Dann klingelte das Telefon und der junge Elvin Stone von der Bank war am Apparat, der als Sohn des Bürgermeisters an sich für größere Dinge bestimmt war. Guten Tag, Mr. Carmen. Mr. Anderson bat mich, Sie anzurufen. Spricht da der junge Elphinston? Ja, Mr. Carmen. Was hat ein tüchtiger junger Bursche wie Sie eigentlich in diesem Puff verloren? Er versauert. Schließlich aus der Tatsache, dass Sie anrufen, richtig, dass Piggy Anderson nicht anwesend ist. Ja, ist auf dem Markt. Aber ich soll Ihnen ausrichten, dass Sie Ihr Scheckbuch und Ihre Kreditkarte zurückbekommen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wäre es Ihnen recht, wenn ich eines unserer Mädchen damit zu Ihnen schicke? Leider keine hübsch genug. Das ist leider nur allzu wahr. Ich komme irgendwann vorbei und hol mir das Zeug. Dann bis bald. Früher, als Zeremonien noch Bedeutung hatten, ließen sie dich vor dem versammelten Regiment antreten, rissen dir die Epauletten ab und irgendein militärischer Muskelheld zerbrach deinen Degen überm Knie. Heutzutage nehmen sie einem bloß die Kreditkarte weg. Gestern noch so entehrt wie Dreyfus, heute mit vollen militärischen Ehren wieder rehabilitiert. Was führte Piggy im Schilde? Was wusste er, was ich nicht wusste? Es gehört zur Tyrannei der Zeit, das Monopol von Antworten auf solche Fragen zu besitzen. Wer hat noch gesagt, in Spannung zu schweben, mache das Leben einer Spinne aus? Ich stimme dem zu, ohne allzu viel darüber nachzudenken. Mir lag es nie so recht, da zu hocken und abzuwarten, dass etwas geschah. Vielleicht, weil mein Sternzeichen Widder ist, ein gefährliches Zeichen in der Nachbarschaft von Rindermärkten. Also machte ich mich lieber auf und ging zu McLeods Zeitungsladen, blätterte in den Paperbacks und hörte ihm zu. Da hat sich aber einer klein gemacht gestern Abend. Meinst du? Ich hab dich warten sehen. Es gibt einen Namen für solche wie dich. Hässliche Sache, das mit der Schwester. Morrick Nicholson oder wie sie heißt. Hm? Auf die hast du doch gewartet. Ich kenne keine Schwestern. Nach so langer Zeit im Krankenhaus? Das ist lange her. Stimmt es, dass sie, du weißt schon, ein Baby erwartet hat? Danach würde ich an deiner Stelle Sergeant Dunsmore fragen. Dunsmore hatte recht gehabt. Es war ein Fehler gewesen, McLeod um die Übersetzung der telefonischen Nachricht zu bitten. McLeod war der Stadtschreier, neugierig und vertratscht. Ein Mathematiker der Zungenfertigkeit, der 2 und 2 nahm und sie zu 5 verdrehte. Die Leute auf dem Land halten es für ausgeschlossen, dass ein Mann und eine Frau miteinander allein sein können, ohne dass, verzeihen Sie den Ausdruck, Geschlechtsverkehr stattfindet. In meinem Fall allerdings stellte man sich vor, ich könnte eine Dame schwängern beim bloßen Hören ihrer Stimme übers Telefon. Eine Entwicklung, die das Ende der Geschlechtlichkeit, wie wir sie kennen, ahnen ließe und aus jeder Frau, die zu dem Hörer griffe, ein Call-Girl machen würde. Als ich die Hauptstraße zurückspazierte durch den nach Diesel duftenden Herbst, hatte ich meine kleine Stadt und ihre widersprüchliche Gemütlichkeit mit einem Mal ungemein satt. Dann sah ich den Wagen auf der Straße vor meinem Büro parken. Einer der Art, der eher am Straßenrand anlegt als parkt. Und die junge Dame, die mich in meinem Büro erwartete, entsprach dem in jedem kostspieligen Detail. Sie war, genau wie ihr Gefährt, ein wunderschönes und bezauberndes Produkt der Kunst. Ich bin Magda von Schellenberg. Sie sind die Dame, die zu nachtschlafender Zeit anzurufen pflegt. Und Sie der Mann, der so rüde antwortet. Tut mir leid. Aber so seid ihr Schotten, was? Wie? Aufrecht und furchtlos. Das, fürchte ich, ist Propaganda für die Touristen. Wie sehen Sie denn dann die Schotten? Tückisch und feige. Das würde auch für Sie gelten? Die eigene Person lässt man immer besser aus dem Spiel. Und für Ihren Onkel? Mein Onkel war ein ganz spezieller Charakter, dem man mit den Kriterien einer einzigen Nation nicht gerecht wird. Man kann nur hoffen, dass es Menschen wie ihn immer und überall auf der Welt geben wird. Das lässt sich wohl kaum schöner sagen. Ich möchte, dass Sie in meinem Auftrag ein Haus kaufen. Haben Sie was Bestimmtes im Sinn? Ja. Ich höre, das Gerflow-Haus ist zu haben. Eine historische Angelegenheit. Andere Leute Historie kann mir gestohlen bleiben. Das Anwesen, das ich im Sinn habe, nennt sich Nocturne Cottage. Und wie viel sind Sie bereit dafür anzulegen? Bis zu 1 Million Pfund. Für die Summe kriegen Sie ja den Taj Mahal. Wollen wir uns darüber beim Lunch weiter unterhalten? Im Crockett Arms drängte sich die übliche Stammkundschaft. Viehhändler von sonst woher, Düngemittelvertreter, Männer, die das Land abklapperten und Gift im Namen der Produktivität verhökerten. Männer mit unkostenbewussten Gesichtern, die einen Geruch von Kunstdünger verbreiteten. Dazwischen zur Abwechslung ein paar lokale Größen. Der Redakteur des örtlichen Käseblatts und der alte Hansford, der damit prahlte, seit 62 Jahren jeden Mittag das gleiche Menü bestellt zu haben. Jeden Tag Rindsbrühe, Roastbeef und Yorkshire Pudding und zum Nachtisch Apfelkuchen. Nur an Sonntagen nicht. Sonntags gab's zu Hause Mittagessen. Rindsbrühe und Roastbeef und Yorkshire Pudding und zum Nachtisch Apfelkuchen. Er glotzte meine Begleiterin an, als wir den Raum durchquerten, und in seinen fadenblauen Augen flackerte Greisenlust auf. Und er murmelte etwas zu dem Mann an seiner Rechten, Piggy Anderson, meinem freundlichen, benachbarten Bankdirektor. Grabesstille legte sich über den Raum. Das kam aus einer Art sozialem Erschrecken. Denn das Crockett Arms hatte sowas wie Magda von Schellenberg seit 1880 nicht mehr gesehen, als Queen Victoria auf dem Weg in den Norden dort eingeschnallt gewesen war. Warum sind hier auf einmal alle so still? Es dürfte sich um eine Art Respektbezeugung Ihnen gegenüber handeln. Haben alle Schotten falsche Zähne? Ab einem bestimmten Alter, ja. Wollen Sie mir etwas näher erzählen, was Sie im Sinn haben? Ein Tempel des Friedens. Und dieses Cottage, von dem Sie sprachen, hat etwas damit zu tun? Ja. Verstehe. Das möchte ich bezweifeln, mein lieber Peter Kalman. Völlig zu Recht. Dieses Cottage, das sich Nocturne Cottage nennt, wird dieser Tempel des Friedens sein. Es handelt sich aber nicht um irgendeine Sekte. Es handelt sich um 2 feine Männer, die nicht mehr am Leben sind und die in einen schrecklichen Krieg verwickelt waren. Darf man fragen, wer diese 2 Männer waren? Der eine war mein Vater. Und der andere? Mein Patenonkel. Sie trauen der Sache nicht? Nur bezüglich eines Punktes. Heraus damit. Warum sind Sie gerade zu mir gekommen? Hätte ich zu dem alten Mann am Tisch da drüben gehen sollen? Dem, der nicht aufhört, mich mit seinen Blicken auszuziehen? Er heißt Hansford, nicht wahr? Woher wissen Sie denn das? Ich habe Dossiers über jede halbwegs wichtige Person in dieser Stadt. Ich hoffe, Sie machen nur Spaß. Hören Sie, morgen muss ich in New York zurück sein. Und bis dahin habe ich noch ein paar Dinge zu tun. Was ich von Ihnen will, habe ich Ihnen gesagt. Wenn Sie mit Ihrem Bankmenschen sprechen, wird er Ihnen die finanzielle Regelung erklären. Eine Frage noch. Ja. Wer war Ihr Patenonkel? Er hieß wie Sie. Mein Vater? Ihr Onkel. Da hatte sie also, wenn auch nicht sehr ausführlich, von 2 sehr feinen, inzwischen toten Männern gesprochen, die in einen schrecklichen Krieg verwickelt gewesen waren. Einer von beiden sollte mein Onkel sein. Dass er ein feiner Mensch gewesen war, wusste ich. Und ebenso wusste ich ganz genau, dass er nie beim Militär gewesen war. Und eine weitere mir bekannte Tatsache war, dass er nie in seinem ganzen Leben Schottland verlassen hatte. Was auf die Frage hinauslief, wo diese feinen toten Männer einander begegnet waren und wie die Umstände ihres Zusammentreffens gewesen sein sollten. Ich brachte die Dame zu ihrem Wagen, wir nahmen Abschied und ihr Gefährt glitt davon wie Kleopatras Barke, nur größer und prächtiger als diese. Dann pilgerte ich zu meiner Bank und als ich eintrat, ließen alle ihre Arbeit liegen und starrten mich an und es sah fast wie eine Huldigung aus. Komm herein, Peter. Komm. Wie war der Lunch? Interessant, Peter. Sehr interessant. Wenn ich recht verstanden habe, ist auf meinem Konto Geld eingetroffen. Ganz recht, Peter. Ganz recht. Wie viel? 1 Million Pfund, Peter. Von wo? Von der Banque Populaire Suisse, Peter. Wer ist das? Eines der größten Bankimperien Europas. Soweit du das überblicken kannst, sind irgendwelche Auflagen verbunden mit dieser milden Gabe? Ich wüsste nicht. Abgesehen von einer privaten Abmachung, die du möglicherweise mit der Dame hast. Möglicherweise, jawohl. Ich packte mein Scheckbuch ein und meine auferstandene Kreditkarte und trat auf die nachmittägliche Straße hinaus. Ein Mann, der ein privates Arrangement mit einer Dame namens Magda von Schellenberg hatte, auch wenn, nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge, dieses Arrangement nur als einseitig bezeichnet werden konnte. Um in dieser Angelegenheit etwas Ausgleich zu schaffen, lenkte ich meine Schritte zum Büro des guten alten Hansford. Der hockte in einem Ledersessel, der mindestens so alt aussah wie er selbst. Sein Büro war so schmucklos wie ein Hundeknochen, bis auf einen leuchtenden Farbfleck, einen herrlichen Strauß gelber Chrysanthemen. Für deren Züchtung war er weithin berühmt und ihr Glorienschein war ein Freudenschrei in der düsteren Kargheit des Raumes. Wollte dich gerade anrufen, Peter. Die Mühe können Sie sich jetzt sparen. Ja, das war ja ein beachtliches Stück reizvoller Weiblichkeit, mit dem du da im Crockett Arms aufgetaucht bist. Peter. Es ist ihr nicht verborgen geblieben, wie Sie sie betrachtet haben. Das ist doch wohl erlaubt. Wirst mir's ja nachsehen, Peter. Ich bin doch gerade erst 82 geworden. Sie wollten mich anrufen. Was würdest du davon halten, der Firma beizutreten? Ich habe eine eigene. Was ich vorschlage, ist eine Fusion. Das müsste ich mir überlegen. Nur nicht so lang. Könnte sich lohnen. Für Sie oder mich? Mich. Nur keine Hemmungen. Weißt du warum? Weil Sie vielleicht gerüchteweise gehört haben, ich sei zu Geld gekommen. Könnte eine Rolle spielen, aber das ist nicht alles. Dann machen Sie doch mal mit einer alten Gewohnheit Schluss, Mr. Hansford, und lassen Sie die Katze aus dem Sack. Du lachst mich aus. Mr. Hansford. Aber bitte nur zu. Solange du nur eins nicht vergisst, Peter. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Was immer das heißt. Mehr sage ich nicht. Sie werden doch einen Spaß vertragen, Mr. Hansford. Also, was wolltest du eigentlich, Mr. Kalman? Was soll das denn? Also, komm zur Sache. Bitte sehr. Soviel ich weiß, haben Sie ein Objekt namens Nöktur Cottage an der Hand. Nöktur Cottage? Ja, das würde ich mir gern ansehen, im Hinblick auf einen eventuellen Kauf. Du willst Nöktur Cottage kaufen? Kann ich die Schlüssel bekommen? Ja, aber sicher kannst du die Schlüssel für Nöktur Cottage bekommen. Wenn humorlose Menschen plötzlich zu lachen beginnen, kann man 10-1 wetten, dass irgendwas nicht stimmt. Dieser Gedanke begleitete mich die Treppe hinunter und auf die Straße. Dort machte er einem anderen Gedanken Platz. Zwar hatte mir Hansford den Schlüssel für Nöktur gegeben, aber sein Gelächter deutete an, dass es noch einen zweiten, ganz anderen Schlüssel, der nur in seinem Kopf war, gab. So kam ich in mein Büro zurück und sah mich dem Chaos gegenüber. Alles, was sich zertrümmern ließ, war zertrümmert worden. Akten waren herausgerissen und der Boden war mit Blättern bedeckt. Mein Anrufbeantworter würde nie wieder einen Anruf beantworten und mein Telefon war aus der Wand gerissen worden. Es war ein klarer Fall für Sergeant Dunsmore. Ein erneuter Fall von Protest gegen das System. Aber wie bin ich denn auf Ihre Liste gekommen? Soll ich eine grobe Schätzung riskieren? Die kann kaum gröber sein als das, was hier passiert ist. Oh doch. Dann lass mal hören. Kleine Städte sind was Seltsames. Das könnte auch von mir stammen. Ja, erstens mal sind sie langweilig, verflucht langweilig, weil nichts passiert von selbst. Also muss zweitens dafür gesorgt werden, dass was passiert. Mit Gewalt. Nur sehe ich mich immer noch nicht in dem Zusammenhang. Kann ich das Programm wechseln? Gut, weiter. Also, es war einmal eine arme, aber ehrliche Krankenschwester. Sie begegnete eines Tages einem gut aussehenden jungen Mann, verliebte sich bis über beide Ohren in ihn und entdeckte in der Fülle der Zeit, dass sie demnächst ein alleinstehendes Elternteil werden würde. Gefällt mir wenig, die Geschichte. Ja, sie wird schon noch. In der Zwischenzeit hatte den Weg des jungen Mannes eine reiche und schöne Lady gekreuzt. Nicht gerade eine Prinzessin, aber dafür zugänglicher als eine solche. Für den jungen Mann hieß das, dass die arme, aber ehrliche Schwester ein Hindernis geworden war. Und also setzte er sich eines späten Abends in seine Karosse und fuhr sie über den Haufen. Wird das behauptet? Mehr oder weniger. Drecksbande. Ja, ja, ganz deiner Meinung. Aber andererseits, erinnere dich, was wir als Jungen den Leuten nach den Sonntagsmatineen im Kino zuriefen. Was meinst du? Pass auf, was hast du auf dem Rücken? Ich hatte einmal einen alten Film im hiesigen Filmclub gesehen. Ich erinnere mich, wie der Mörder zur Strecke gebracht wurde, nachdem ein Bettler ihm mit Kreide ein großes M auf den Rücken gemalt hatte. Jetzt konnte ich ahnen, wie dem gejagten Mann zumute gewesen sein musste. Ich konnte ahnen, wie die Leute mir nachstarrten und das unsichtbare M auf meinem Rücken sahen. Und bei den einen hieß es Mörder und bei den anderen hieß es Millionär. Ich überließ das Büro sich selbst, ging zu meinem Wagen und ließ die bigotte, scheinheilige Stadt hinter mir. Auf diese Weise entspannte ich mich und die Therapie führte mich in Richtung Nocturne Cottage und was mich dort an Überraschungen erwarten mochte.